Gut, dann würden wir anfangen. Dann sage ich erstmal herzlich willkommen und schön, dass ihr alle da seid zur Veranstaltung Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Als erstes sind wir gebeten worden, noch eine andere Veranstaltung hinzuweisen vom Gegenstandpunkt. Montag in der Woche, den 12. 19.30 Uhr mit Peter Decker, Diskussion zum Thema Demonstrieren erlaubt, wenn es interessiert. Ansonsten eben heute Ökonomisierung des Gesundheitswesens im Rahmen der aktuellen Radical-Kampagne Diagnose Kapitalismus, die Verhältnisse überleben, in der wir uns dem Gesundheitswesen im Kapitalismus widmen, ein Thema, das wir finden, in der radikalen Linken zu selten beachtet wird. Und wir haben uns im Rahmen der Kampagne unter anderem dem Thema Sozialstaat zugewendet und dessen Transformation. Da soll es auch im Januar nochmal eine Veranstaltung zu geben. Wir haben auch eine Veranstaltung zum Thema Behinderung als Super-GAU des bürgerlichen Individuums mit Rebecca Makos von der Jungen Linken am 13.12. im DGB-Haus. Und eben heute schauen wir uns die Veränderungen des Gesundheitswesens an. Wir haben auch eine Zeitung rausgegeben, da steht dann eben unser gesammeltes Wissen zu dem Thema drin. Wer da noch mehr von haben will, wir haben da auch sehr viele von gedruckt. Gerne sich einfach an uns wenden. Wir haben auch eine Homepage eingerichtet zu der Kampagne, die heißt diagnose-kapitalismus.org. Da kann man sich unter anderem die Audiomitschnitte unserer Veranstaltungen anhören. Auch die Veranstaltung heute Abend wird mitgeschnitten. Wer danach bei der Diskussion nicht möchte, dass sein oder ihr Beitrag im Internet landet, einfach kurz mit dazu sagen, dann kommt das raus. Ja, und dann freue ich mich, Nadja Rakowitz heute bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich komme immer wieder gern nach Göttingen. Das ist irgendwie ein ganz besonderer Ort, habe ich den Eindruck. Ich sollte was zu mir sagen erst noch, gell? Und dann soll ich anfangen, ja. Ich habe in Frankfurt politische Wissenschaften studiert, dann hatte da erstmal gar nichts mit dem Gesundheitswesen zu tun und bin dann zu dem Hans-Ulrich Steppe ins Institut für medizinische Soziologie gekommen als wissenschaftliche Mitarbeiterin und habe sozusagen von dem Hans-Ulrich Steppe ein bisschen in der Gesundheitspolitik und das Gesundheitswesen gelernt und bin da dann nach 5 Jahren weg, um für den Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte zu arbeiten. Das ist ein kleiner linker Ärzteverein. Da hinten habe ich so ein paar Zeitschriften hingelegt. Die versuchen sich eben für das einzusetzen, was ich heute Abend eben auch erzähle. Ansonsten arbeite ich für Verdi ab und zu mal, für die Gewerkschaft Verdi in der Bildungsarbeit. Jetzt für den Fachbereich 3, also im Gesundheitswesen. Früher habe ich auch andere Sachen da gemacht. Und ich arbeite noch bei der Zeitschrift Express, die in Frankfurt erscheint. Eine Monatszeitung und schreibe ab und zu mal, in letzter Zeit habe ich öfter mal in so verschiedenen linken Zeitungen geschrieben, vielleicht habt ihr da mal was gelesen. Heute Abend wollte ich jetzt über die Ökonomisierung des Gesundheitswesens reden, da gab es schon im Vorfeld ein E-Mail hin und her wegen dieses Begriffs Ökonomisierung, weil der ist kritisiert worden, weil Ökonomisierung ja auch was Positives bedeutet im Sinne von Zeitersparnis und der Vorschlag war, ob man das nicht anders nennen soll. Ich bin da immer so ein bisschen ratlos, vielleicht können wir später nochmal drüber reden, wie man diese Prozesse jetzt benennen soll. Wenn man sagt, was begrifflich wahrscheinlich genau wäre, hier handelt es sich um die reelle Subsumption des Gesundheitswesens und das Kapital, dann wird man da erstmal ein paar wenige Eingeweihte damit erreichen, aber das werden manche Leute wahrscheinlich auch nicht auf Anhieb verstehen. Was viele Leute aber auf Anhieb verstehen, ist, was hier passiert. Also, wenn sie einmal ins Krankenhaus kommen oder wenn man da auf dem Weihnachtsmarkt jetzt jemand fragen würde, sagen sie mal, sind sie für oder gegen die Ökonomisierung des Gesundheitswesens? Ich bin überzeugt, die meisten würden sagen, das hat da nichts zu suchen, Ökonomisierung. Also, können wir uns ja später drüber streiten. Ich wollte anfangen mit ein paar Fällen, die durch die Presse gingen. Einer ja hier bei euch in Göttingen jetzt da, Anfang Dezember. Im Göttinger Tagblatt ist ja ein Fall geschildert worden von einem Mann, der offensichtlich ewig irgendwie auf dem Flur rumstand, warten musste. Der eine Arzt wusste nicht, was der andere gemacht hat. Die Pfleger und Pflegerinnen wussten nicht, was die Ärzte angeordnet haben und umgekehrt, die Ärzte wussten nicht, was die Pflege gemacht hat. Und so ging das hin und her und zu guter Letzt hat er sich dann auch noch mit einem Virus infiziert. hat sich dann beschwert und das Klinikum hat eingeräumt, dass die Beschwerden anscheinend doch zugetroffen haben, aber ich weiß nicht, sind Konsequenzen irgendwie gezogen worden? Ich nehme an. Also der Kommunikationsablauf sozusagen. Ah ja. Die Dokumentation der Fallmappen soll optimiert werden. Andere Fälle, die in diesem Jahr durch die Presse gingen, waren ja zum einen diese die Frühgeburten, die gestorben sind in Bremen, wie auch in Berlin in der Charité. In der Charité hat sich jetzt wohl herausgestellt, ja, laut Zeitungsberichten, dass das kein Hygienemangel war, sondern dass das Kind eines natürlichen Todes gestorben ist. In Bremen lag der Fall anscheinend anders. Da gab es ja eine Untersuchung und da kam dann ein Hygieniker aus Essen zu dem Ergebnis, dass es sich um totales Organisationsversagen handelt. Zitat, ja, es liegt nicht bei den Ärztinnen, auch nicht bei den Pflegekräften, sondern beim Klinikmanagement. Die Geschäftsführung des Klinikverbunds habe die fraglichen Stationen so schlecht mit Personal ausgestattet, dass die Hygienevorschriften gar nicht eingehalten werden konnten. Gleichzeitig seien die Vorgaben für ein Hygienemanagement, heutzutage ist alles Management, nicht ernst genommen worden. Die Reinigung sei ein Desaster gewesen. Hier hat ein Kollege aus Bremen erzählt, da gibt es eine Station, wo es also in der Nacht eine Nachtschwester gibt. Auf einem Flur, der 120 Meter lang ist, ich beeindrucke dieses Bild immer wieder. Und da fährt die mit dem Roller lang, damit sie diese 40 neu operierten, frisch operierten irgendwie versorgen kann in der Nacht. Das sind Zustände im deutschen Krankenhaus und ich würde jetzt gerne mal ein bisschen eruieren, wie kam das dazu? Und würde am Ende auch gerne ein paar Alternativen diskutieren. Also was könnte die Alternative, jenseits der Weltrevolution, die eigentliche Alternative wäre, aber was könnten auch innerkapitalistische Alternativen sein oder Alternativen, die dazwischen sich bewegen. Zunächst mal ist das deutsche Gesundheitswesen, wenn man so 20, 25 Jahre zurückguckt, sah es ja noch ein bisschen anders aus. Es war erstmal geprägt von nicht-kapitalistischen Einrichtungen. Also eine zentrale Institution war, das habt ihr ja wahrscheinlich in dem letzten Vortrag zum Sozialstaat auch gehört, dass die gesetzliche Krankenversicherung auf der einen Seite und wenn man jetzt Institutionen wie Krankenhäuser nimmt, auf der anderen Seite, dann waren diese Krankenhäuser nicht privatisiert, also zum größten Teil in öffentlicher Hand. Was heißt das? Also eben Land oder Kommune oder sie waren frei gemeinnützig, also irgendwie kirchlich oder so. Und sie haben funktioniert, diese Krankenhäuser, erstens sind sie finanziert worden nach einem tagesgleichen Pflegesatz und zweitens, das ist das Entscheidende, am Ende des Jahres, wenn Geld gefehlt hat, wenn das Geld nicht gereicht hat, dann gab es das Selbstkostendeckungsprinzip. Und die Kosten sind bezahlt worden. Das heißt, das Prinzip war, ein Krankenhaus braucht Geld, die Leute müssen versorgt werden, wenn am Ende Geld fehlt, kriegt das Krankenhaus Geld. Ja. Ich will jetzt nicht diese Zeiten hochjubeln, also da gab es auch genügend Sachen zu kritisieren und gerade diese linken Ärzte, aber auch linke Gewerkschafter haben auch damals schon in Marburg und sonst wo Kongresse abgehalten, wie man das kritisieren muss. Ja. Und dennoch ist es noch ein anderer Zustand gewesen als den wir heute haben, auf den ich gleich komme. Das andere waren die Krankenkassen als Körperschaften öffentlichen Rechts, die ja nach wie vor nach einem Prinzip funktionieren, was heißt, jeder zahlt nach seiner Leistungsfähigkeit, nämlich einen prozentualen Anteil von seinem Einkommen. Und jeder bekommt das, was er braucht. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, das stimmt nicht mehr ganz so und bestimmte Sachen kriegt man nicht und so weiter. Aber im Prinzip würde ich nach wie vor sagen, ist das sehr weitgehend immer noch in Deutschland und man bekommt das, was man braucht. Und zwar, ob man Hartz-IV-Empfänger ist oder ob man irgendwie ich weiß nicht, irgendeinen Beruf hat, wo man 6.000-7.000 Euro verdient im Monat. Wenn man dann noch in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, Das ist nämlich eine Besonderheit dann in Deutschland, ich weiß nicht, ob ihr das dann auch diskutiert habt, dass es eben 10% der Bevölkerung sich privat versichern können, also sich ausklinken können aus diesem Solidarsystem gesetzliche Krankenversicherung. Das ist einzigartig in Europa, das gibt es sonst nirgends. In Österreich ist völlig klar, dass alle in der gesetzlichen Krankenversicherung sind. Ja. So fortschrittlich ist Deutschland noch nicht. Da könnten wir was von lernen, da können wir vielleicht später dann drauf kommen bei den Alternativen. Dennoch ist dieses Prinzip, finde ich, also wirklich zu verteidigen, ja, dass da, also dieses Solidarprinzip, dass die, die mehr Geld haben, mehr einzahlen und so weiter und dass dennoch alle das bekommen, was sie brauchen, das bestimmt halt dann letztlich eigentlich die Institution bzw. der Arzt. Aber das ist doch immer noch relativ weitgehend. Der ambulante Sektor sieht ein bisschen anders aus, wenn man sagt, also er ist geprägt ja durch die niedergelassenen Ärzte. Das war ja die ganze Zeit so. Das sind natürlich Kleinunternehmer. Das sind insofern keine Großkapitalisten wie die Rhön Klinikums AG, auch das ändert sich im Moment, auch die dürfen jetzt ja in diesen ambulanten Sektor vordringen, komme ich gleich zu. Trotzdem war das schon immer ein ökonomisierter Bereich des deutschen Gesundheitswesens. Ist auch früher immer schon kritisiert worden, dass da eine Form von Überversorgung herrscht. Warum? Weil Einzelleistungsvergütung geherrscht hat und jede Spritze ins Knie und jeder Handschlag und jede Untersuchung hat mehr Geld gebracht. Was macht man dann als Unternehmer? Man macht mehr. Und was macht man, wenn man dann sogar selbst noch das Angebot bestimmen kann? So ist das ja im Arzt-Patient-Verhältnis eigentlich. Also wenn man die Nachfrage bestimmen kann, so muss man sagen, eine angebotsorientierte Nachfrage, eine angebotsgesteuerte Nachfrage. Wenn ich in dieser glücklichen Situation bin, die Nachfrage selbst steuern zu können und dann auch noch für jeden Handschlag Geld zu bekommen, dann hat es Tendenzen, so immanente Tendenzen zur Überversorgung. Das ist schon immer kritisiert worden von kritischen Leuten in den 70er Jahren schon. Das wissen die Ärzte auch selbst, dass das so war, dass diese Gesetzeslage, die sie sich da selber geschaffen haben, dass also wirklich die Maschine zum Gelddrucken war, nicht die Maschine, die Leute gesund zu machen. Auch als nebenher. Aber entsprechend gab es Änderungen und es ist recht erstaunlich, dass das, was man da inzwischen politisch eingesehen hat, dass das zu Verwerfungen führt, Einzelleistungsvergütung, jetzt im Krankenhaus gerade eingeführt wird. Und nicht nur das, es wird jetzt propagiert, das auch in andere Länder zu übertragen. Es gibt hier ein schönes Papier von der Bundesregierung, dass das jetzt den Griechen irgendwie, den armen Griechen, als ob die nicht genug beutelt wären mit ihrem jetzt schon maroden Gesundheitssystem, jetzt sollen die auch noch beglückt werden mit dem deutschen DRG-System. Also erzähle ich gleich noch was dazu. Also das heißt, aber trotzdem würde ich sagen, auch wenn diese Kleinunternehmer da den ambulanten Sektor bestimmt haben, der Rest war doch so, dass da Geld zirkuliert ist, und zwar Milliarden von D-Mark, damals D-Mark, heute Euro, zwischen Körperschaften öffentlichen Rechts und öffentlichen Krankenhäusern. Und da ist kein Profit gemacht worden. Ja? Und diese Kleinunternehmer, gut, die haben auch einen Gewinn gemacht, aber das war noch nicht richtig durchkapitalisiert. Da ist kein Profit irgendwie generiert worden. Da gab es mal Überschüsse oder sowas. Ja? Aber wenn man weiß, dass dieser Topf 180 Milliarden Euro schwer ist im Moment und die Profitraten in anderen Branchen doch irgendwie immer schwieriger zu steigern sind, ja? Dann kann man sich vorstellen, was in der Zeit wie diese passiert. Es wird geguckt, welche Bereiche es noch nicht. Wo kann man noch Profite machen? Wo gibt es irgendwie noch große Töpfe? Das ist der Bildungssektor, da stelle ich mir das irgendwie schwieriger vor, aber vielleicht auch nur, weil ich mich nicht auskenne da. Und das ist eben das Gesundheitswesen. Und genau das passiert. Es wird versucht, diesen Topf zu kapitalisieren. So, und wie macht man das? Komme ich gleich drauf. Die andere Seite war ja schon immer durchkapitalisiert in diesem Gesundheitswesen. Die Pharmaindustrie hat schon im späten 19. Jahrhundert, spätestens im 20. Jahrhundert, eine mächtige Position in der deutschen Politik gehabt, mächtiger als viele andere Branchen. Dass es die private Krankenversicherung als Vollversicherung gibt, neben einem Solidarsystem, Ja, ist ja ein kapitalistisches Moment in diesem Versicherungsumfeld. Ja. Es gab schon immer die Ungerechtigkeiten in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also sowas wie die Beitragsbemessungsgrenze über einem bestimmten Einkommen, also 3.800 Euro ungefähr im Jahr, wird kein Beitrag mehr erhoben. Jemand, der 10.000 Euro verdient und noch in der gesetzlichen ist, zahlt genauso viel Beitrag, absolut, wie jemand, der nur 3.800 Euro verdient. Das ist eine Ungerechtigkeit, die man ausgleichen könnte. Man könnte sagen, das könnte man abschaffen, die Beitragsbemessungsgrenze. Dann würde jeder, wenn er eine Million verdient, davon eben so und so viel Prozent einzahlen müssen. Das können wir später bei den Alternativen diskutieren. Es gibt in Deutschland immer noch Leute, die nicht versichert sind, obwohl es inzwischen eine Versicherungspflicht gibt. Auch das ist ja ein Moment von unsolidarischem, also ein unsolidarisches Moment. Es gibt Leute, die hier sowieso ohne Papiere leben, Illegalisierte, die ganz schwer nur einen Zugang haben zum Gesundheitswesen und die sich dann Medibüros und solche Institutionen kümmern. Also auch das ist schon immer was unsolidarisch war am Gesundheitswesen. Und da hat es dann seit, sagen wir mal, den späten 80er Jahren angefangen, da wird jetzt immer weiter gedreht und es wird weiter ökonomisiert. Es wird neoliberal ausgerichtet, die Politik, das heißt zunächst mal, das Ziel ist, die Lohnnebenkosten zu senken, die Lohnnebenkosten, also in Anführungsstrichen immer die Nebenkosten, davon ist ein Bestandteil der Krankenversicherungsbeitrag. Ein marginaler Bestandteil, muss man sagen, bei den meisten Warenpreisen spielt das gar keine große Rolle. Aber das war in der Propaganda immer die Argumentation, es gäbe eine Kostenexplosion, die deutschen Unternehmen seien nicht mehr marktfähig oder auf dem Weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähig, Globalisierung, bla bla bla. Deshalb muss da was geändert werden. So. Und dann fingen sie an, dieses Gesundheitswesen zu ökonomisieren, kommerzialisieren. Dazu gehören einmal Privatisierung, das ist aber bei weitem nicht alles. Es ist die Einführung von Markt- und Konkurrenzmechanismen in Organisationsformen, wo das vorher erstmal keine Rolle gespielt hat. Und das gehört dazu, die Abkehr von Solidarprinzipien. Wenn man damit anfängt, der Abkehr vom Solidarprinzip, dann würde ich sagen, in der gesetzlichen Krankenversicherung war die Einführung von Zuzahlungen durch die rot-grüne Bundesregierung ein massives Umverteilungsmoment in der Gesundheitsversorgung. Zuzahlungen treffen ja wirklich Kranke. Die treffen nicht alle Versicherten, sondern eben nur die, die irgendwie krank sind. Das ist eine Abkehr von den solidarischen Prinzipien. Es sind Leistungen gestrichen worden unter Rot-Grün. Es sind dann unter jetzt Schwarz-Gelb die Kopfpauschale als Moment eingeführt worden. Da redet im Moment niemand drüber, weil die Kassen ja so voll sind, dass es keinen Zusatzbeitrag gibt. Aber die Idee von denen war ja, und das ist ja auch umgesetzt, den Arbeitgeberbeitrag einzufrieren für die gesetzliche Krankenversicherung, also die Arbeitgeber nicht mehr weiter zu beteiligen an den Steigerungen und dafür dann einen Zusatzbeitrag zu erheben, der dann als Kopfpauschale genommen wird. Was heißt das? Jeder Kopf zahlt pauschal dieselbe Summe Geld, egal was er verdient. Mit dem schönen Argument, ein Blinddarm ist ja überall der gleiche, ob vom reichen Menschen oder vom armen Menschen, die Operation ist die gleiche, deshalb muss doch eigentlich auch der Beitrag, den man für die gesetzliche Versicherung bezahlt, der gleiche sein. Das hat der Rössler immer so gesagt. Ne? Und die hätten ja am liebsten eine komplette Kopfpauschale eingeführt. Das kann man so schnell nicht durchsetzen, Gott sei Dank noch nicht. Und deshalb haben sie diese kleine über diesen Zusatzbeitrag eingeführt. Eine komplette andere Logik als die, die im Moment noch gilt. Wie gesagt, diesen Zusatzbeitrag gibt es real im Moment nicht, aber wenn die Kassen jetzt wieder weniger Geld haben, kann der sofort in Kraft gesetzt werden, ne, von den einzelnen Kassen. Ähm, Es ist schon lange die Konkurrenz unter den Krankenkassen eingeführt worden. Auch das gehört da eigentlich nicht hin. Und im Moment ist es was im Gange, ob schon ihr das mitgekriegt habt, dass man die Kassen unter Kartellrecht stellen will. Also das Wirtschaftsministerium hat eine Novelle für das Kartellrechtsänderungsgesetz erlassen. Und da steht irgendwie so ein Satz nur drin, der heißt, auch Krankenkassen sollen unter Kartellrecht gestellt werden. Das ist so eine Strategie sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge Privatisierung, weil das gehörige Konsequenzen haben könnte. Wenn man die Kassen unter Kartellrecht stellt, tut man so, als ob es Unternehmen wären. Dann gelten dieselben Regeln wie für Unternehmen. Wenn das so ist, dann dürfen die bestimmte Sachen nicht mehr machen, die sie eigentlich machen dürften. Dann müsste zum Beispiel der Risikostrukturausgleich, ein Ausgleichsmechanismus unter Kassen mit unterschiedlichen Kranken, den dürfte es dann eigentlich nicht mehr geben. Den gibt es ja auch nicht zwischen Aldi und Lidl. Ja? Also Preisabsprachen, Rabattverträge, die man gemeinsam aushandelt, ja, könnte es dann nicht mehr geben, weil das ja quasi wegen Wettbewerbsgesetz verstoßen würde. Selbst sowas wie einen einheitlichen Leistungskatalog könnte ich mir vorstellen, wäre dann angreifbar. Ja, ist ja auch eine Errungenschaft. Alle Kassen müssen dieselben Leistungen anbieten. Bis auf einen kleinen Prozentsatz von Akupunktur oder was, müssen die dasselbe anbieten. Es ist egal, ob du bei der Techniker oder bei der BKK versichert bist. Auch das könnte dann zur Debatte stehen und das könnte vor allem das passieren, was die Pharmaindustrie schon lange hofft und immer wieder angestrebt hat. Die können zum Europäischen Gerichtshof gehen und klagen und sagen, das sind doch Unternehmen. Ja, sie machen aber Preisabsprachen und sonst was. Und wir haben einen Nachteil auf dem Markt, wenn wir mit ihnen verhandeln, wir, die Pharmaindustrie. Das ist bis jetzt schon ein paar Mal passiert und immer hat der Europäische Gerichtshof gesagt, nein, das sind keine Unternehmen, die verfolgen keinen Wirtschaftszweck. Ja, das sind solidarische Organisationen. Wenn jetzt aber die deutsche Politik selbst diese Kassen so weit umbaut, dass sie zu Unternehmen gemacht werden, auch rechtlich, dann könnte der Europäische Gerichtshof auch irgendwann zu Recht sagen, so, jetzt habt ihr sie so weit gebracht, ja, jetzt sind wir zuständig. Das wäre eine ganz andere Hausnummer dann. Ja. Dann wäre ganz viel nicht mehr möglich, dann wäre vielleicht auch denkbar, dass dann wären die halbwegs gleichgestellt mit privaten Krankenkassen. Jetzt gibt es Krankenkassen, Techniker, BKK-Verband, die finden das gar nicht so schlimm. Dann könnten sie auf Augenhöhe mit der BKV und sowas agieren. Ja? Dann könnten sie Geld am Kapitalmarkt anlegen vielleicht und mit den Großen mitspielen, beim großen Spiel um irgendwie kapitalgedeckte Verfahren und sowas. Ja? Also das ist im Moment im Gange. Es gibt jetzt einen Bundesratssitzung vor 2 Wochen, wo sie dieses Problem nochmal an einen Ausschuss zurückgegeben haben, weil sie festgestellt haben, genau das, was ich jetzt gerade sage, das könnte ja irgendwie ganz schreckliche Konsequenzen haben. Schrecklich für einen Teil von uns, weil die FDP, der Brüderle, der Rösler, die wollen das ja genau. Ja? Die wollen ja genau die Kassen umbauen. Ja, sie wollen sie irgendwie zu Unternehmen umbauen, weil sie das für das plausibelste Modell halten, wie man irgendwie Geld steuert in so einem System. Also das ist im Moment so ein bisschen die Gefahr, die da droht. Ich glaube, wenn das sich richtig durchsetzt und wenn das tatsächlich auch beim Europäischen Gerichtshof so ankommt, dann werden wir auf der einen Seite wieder die heuchlerischen Sprüche unserer Politiker haben, die das aus Brüssel schieben. Hm? Aber dann wird irgendwie was kaputt gemacht sein hier, was so schnell nicht wiederhergestellt werden kann. Ja. Also das ist was anderes, als irgendwie die Arbeitgeberbeiträge einfrieren. Das nächste Gesetz taut sie wieder auf, ja, die Arbeitgeberbeiträge. Das geht. Aber wenn man das erstmal durch hat, diese gesetzlichen Versicherungen zu Privatunternehmen zu machen, dann muss irgendwie tatsächlich viel passieren, um das wieder um das Rad wieder zurückzukriegen. Das scheint mir im Moment irgendwie eine große Gefahr. Markt und Konkurrenz ist ein anderes Moment ja von Ökonomisierung. Wie gesagt, bei den Krankenkassen ist das ja schon eingeführt und die agieren auch inzwischen wie Unternehmen. suchen nach den besten Risiken und versuchen irgendwie Geld zu sparen und, ja, und stellen andere Leute ein, das sind jetzt Betriebswirtschaftler, die da irgendwie die Chefs sind und so, also auch das ändert sich da schon. Schlimmer ist es im Moment, finde ich, im Krankenhaus. Da ist ja auch Markt und Konkurrenz eingeführt worden mit der anderen Finanzierungsform, nämlich diesen DRGs, Diagnosis Related Groups, also diagnosebezogene Fallpauschalen. Und das heißt, jeder Mensch, der ins Krankenhaus kommt, kriegt eine Diagnose mit Nebendiagnose und das ist dann ein Fall und da gibt es einen Katalog, das sind inzwischen 1000 verschiedene Fallpauschalen und da ist zugeordnet ein Preis, also so ein Schwereindex und eine Verweildauer, wie lange bleibt so jemand durchschnittlich im Krankenhaus. Und danach wird das Krankenhaus jetzt finanziert und der gleichzeitig einen Budgetdeckel. Das ist ziemlich kompliziert, führt aber dazu, und das ist auch erstmal so gewollt, dass die Krankenhäuser versuchen müssen, irgendwie an Geld zu kommen, weil sie jetzt in Konkurrenz zueinander stehen. Die Absicht ist ja, Betten zu schließen, Krankenhäuser zu schließen, weil es im internationalen Vergleich zu viele gibt. Und was machen jetzt die Krankenhäuser unter diesen Bedingungen? Sie versuchen zum einen, alle Prozeduren möglichst billig oder kostengünstig zu machen. Wie machen sie das in einem Betrieb, wo es hohes Personal, also wo der personalintensiv ist? Sie sparen am Personal. So. Und das machen sie in der Regel an der Pflege, an den Funktionsdiensten, weniger an den Ärzten. An den Ärzten, da komme ich auch noch drauf, gibt es auch noch schöne Beispiele. Das heißt, es ist in den letzten Jahren sind wahnsinnig viele Stellen abgebaut worden im Krankenhaus, was man ökonomisch beschreiben könnte als eine Produktivitätssteigerung. Man hat eine Steigerung von Fallzahlen, man hat mehr Patienten, die kürzer im Krankenhaus bleiben und die werden mit viel weniger Personal durchgeschleust. Also das waren, glaube ich, in 10 Jahren 50.000 Leute, die da entlassen worden sind oder wo die Stellen nicht mehr neu besetzt worden sind. Wer im Krankenhaus arbeitet oder wer als Patient da war oder wie dieser Mensch, der hier in Göttingen im Krankenhaus war, der kriegt das am eigenen Leib zu spüren. Das ist also eine massive Form von Unterversorgung oder von, die Leute leiden sehr drunter, die da arbeiten, weil sie eigentlich ihre Arbeit gut machen wollen und weil sie ja mit Menschen zu tun haben und auch dazu mit Leidenden und nicht mit irgendwelchen Autos, wo man halt mal die Tür schlecht einbaut, wenn es eng wird, sondern die wollen ihren Job gut machen und sind teilweise nicht mehr in der Lage, das zu tun, weil die Personalzahlen so runtergegangen sind, dass das eben kaum noch möglich ist. Wissenschaftlich ist bekannt, wozu sowas führt. Also die Patienten sterben dann, also die Patientensterblichkeit geht nach oben, das weiß man. Also was, ja, durchschnittlich gesehen. Die Hygienemängel sind dann irgendwie vorprogrammiert. Das ist ganz klar. Das war klar, dass sowas kommt und das wird in nächster Zeit noch mehr kommen, kann man sich sicher sein. Das führt im Moment zu einer Taylorisierung der Arbeitsabläufe im Krankenhaus, also das führt zu einer immer kleinteiligeren Arbeit. Ja. Also zum Beispiel gibt es Überlegungen, wie kann man Aufgaben von den gut bezahlten, sagen wir mal von den Ärzten, delegieren an Gruppen, die weniger Geld bekommen. Und wie kann man von der ausgebildeten, examinierten Krankenschwester ihr was abnehmen und das jemand geben, der nicht ausgebildet ist, entsprechend schlechter bezahlt wird. Und so wird von oben finanziell gesehen nach unten durchdelegiert, oft ohne juristisches Absichern, ohne dass die Leute dafür ausgebildet werden und da gibt es einen ziemlichen Wildwuchs. Und da gibt es dann so Überlegungen wie, wie viel Zeit brauchen eigentlich unsere Ärzte in Ludwigshafen auf einer Station zum Blut abnehmen? Ja, und dann rechnet es irgendein Ökonom durch. Und dann sagt er, das sind so und so viele Stunden, die kosten uns im Jahr so und so viel 10.000 Euro. Die könnten wir sparen. Man könnte, sagen wir mal, 17 Arztstellen einsparen insgesamt. Wenn wir diese Zeit die das Brauchblut abnehmen, wenn wir das jemand anders machen lassen. Einen schlecht bezahlten Blutabnehmer, ein Phlebotomist, so heißt es. Dann kommt also die Blutabnehmergruppe durch die Station, nimmt Blut ab. Man spart Arztstellen ein und der Arzt kriegt eben nicht mehr mit, was passiert, wenn er dem Patienten Blut abnimmt und so weiter. Und man zerlegt den Patienten in Einzelabschnitte. Das wird bei der Pflege irgendwie ein Stück weit auch so gemacht. Da wird auch überlegt, muss denn die examinierte Krankenschwester dem das Essen geben? Ja, muss das sein? Kann man das nicht jemand machen, der weniger Geld verdient und so weiter und so weiter. Also das ist sowas wie eine Taylorisierung, die stattfindet. In der Wirtschaftswoche war neulich ein Artikel, operieren die am Fließband. Da gibt es eine Klinik in Leipzig, die sagt, Vorbild für die OPs in dieser Klinik sind Flugzeugcockpits. Jetzt ist nichts dagegen zu sagen, Arbeit irgendwie zu effektivieren und wenn Geräte heute anders aussehen wie früher, auch die Arbeitsplätze entsprechend zu gestalten, dass das effektiv ist. Ja. Aber die Zwecksetzung hier ist immer die, Zeit zu sparen, Geld zu sparen und irgendwie entweder zumindest schwarze Zahlen zu schreiben oder, wenn es eben eine privatisierte Klinik ist, auch noch Profite zu machen. Man kann sich ausrechnen, dass das in den privatisierten Kliniken alles nochmal ein Zahn schärfer ist als in öffentlichen. Wobei der Unterschied so groß, glaube ich, nicht ist. Diese Ökonomisierungslogik trifft erstmal alle Krankenhäuser. Ja? Unabhängig davon, ob es ein privater oder ein öffentlicher Träger ist. In der privaten Trägerschaft ist es eben alles noch ein Zahn schärfer, weil da Profite gemacht werden müssen und, weil es weniger Kontrolle gibt, weil die Tarifverträge, wenn es überhaupt welche gibt, schlechter sind oft und so weiter. Aber das Problem trifft im Moment alle. Also wenn man sagen würde, die Privatisierung ist hier das Problem, wir müssen das rekommunalisieren, wenn man trotzdem diese Logik da belassen würde, ja, der ökonomischen Konkurrenz, der betriebswirtschaftlichen Konkurrenz, dann würde das erstmal so viel nicht ändern an den Abläufen. Die DRGs, also diese neue Art der Bezahlung, hat dazu geführt, also führt im Moment dazu, dass es erstens invasive Eingriffe stark zunehmen. Ja, das wird besser bezahlt. Also versucht man möglichst invasiv zu sein. Das führt dazu, dass bestimmte, also Beatmungsstunden zum Beispiel zunehmen. Beatmung wird im Moment gut bezahlt. Ja. Dass Kaiserschnitte unerklärlicherweise, außer man erklärt es eben mit ökonomischen Anreizen, zugenommen haben. Um 100% seit Einführung der Fallpauschalen. Das kann man nicht mit Wellness und irgendwie anderer Vorstellung von Frauen oder irgendwie Lebenswandel oder so erklären, wenn das so gravierend ist. Die Hüft- und Knieoperationen, also Ersatz, Hüftersatz, eine neue Hüfte, ein neues Knie zu bekommen, nimmt irgendwie übermäßig zu. Das stellen im Moment ganz viele fest, Krankenkassen, ja, und so Zeitungen, Monitor im Fernsehen und so, ja, Rückenoperationen, Bandscheibenoperationen. Es gibt eine Studie von der Technikerkasse, wo die Leute mit Diagnoseoperation, also Therapieoperation, Diagnose, Bandscheibenvorfall nochmal untersucht haben und festgestellt haben, 75%, ich glaube, also waren über 70%, sollte man besser nicht operieren. Sollte man eine gute Krankengymnastik machen lassen, erstmal eine Schmerztherapie, eine gute Krankengymnastik. Ich bin kein Mediziner, ich kann das nur so wiedergeben, wie das, was die da in dieser Studie sagen. Also scheint alles darauf hinzudeuten, dass aus ökonomischen Gründen sehr viel invasiv gemacht wird. Es werden in Deutschland dreimal so viele Herzkatheteruntersuchungen gemacht wie in der Schweiz. Also wer nicht bei 3 auf dem Baum ist, liegt bald im Herzkatheterlabor. Und interessanterweise sind von diesen Patienten, die in Herzkatheteruntersuchungen haben, 20% Privatversicherte. Was sagt uns das, wenn es nur 10% Privatversicherte in der Bevölkerung gibt? Also erstmal das Risiko, so eine Untersuchung zu kommen als Privatpatient, doppelt so hoch. Ne? Und das scheint irgendwie lukrativ zu sein, Privatpatienten eine Herzkatheteruntersuchung. Sehr eigenwillig. Ne? Also warum sollen jetzt gerade die irgendwie noch ein größeres Risiko haben? Oder so, oder? Das kann nur andere Anreize sein. Also solche Verwerfungen hat man im Moment und das liegt dran, also wir diskutieren das inzwischen so, das liegt an dieser Art der Finanzierung, an dieser Art der Einzelfallvergütung. Das geht so weit, dass Ärzte Verträge bekommen, die einen leistungsabhängigen Bestandteil haben, der dann so aussieht, dass sie eben so und so viel Schlaganfälle bringen sollen. Ja, gab es neulich mal einen Artikel in der Zeit, wo ein Arzt das geschildert hat, wo er dann das abgelehnt hat, sagt, das kann ich nicht als Arzt. Ich glaube, wie soll ich denn dafür sorgen? Ich kann doch nicht die behandeln, die da kommen. Wenn ich, weiß nicht, andere können das vielleicht. Das ist inzwischen auch in der Diskussion, dass das unethisch ist, einen Arbeitsvertrag zu haben, wo man garantiert, ich sorge für so und so viele Schlaganfälle im Jahr. Ja. Das merken sie dann doch, dass das unethisch ist. Im niedergelassenen Bereich ist das nicht unethisch, muss man auch sehen. Die Niedergelassenen agieren genauso, wenn sie IGEL-Leistungen anbieten und sowas. Also das ist im Moment die Situation und eine Kollege hier von uns hier sagt, die Logik ist die, man rennt in eine Sackgasse rein und um rauszukommen, rennt man schneller, aber immer noch in dieselbe Richtung und das wird nicht gut gehen. Also die Logik ist ja die, wir müssen noch mehr Fälle produzieren, damit wir noch mehr Geld bekommen. Dann gibt es aber dieses Institut, das diese DRGs ja berechnet und die dann sagen, aha, wenn die so viel machen können mit weniger Geld, dann wird das Geld weniger für diese Pauschale. Also irgendwann lohnt sich dann nicht mehr die vielen Beatmungsstunden, dann gibt es was anderes, ja, was mehr rentabel ist. Also das ist eine fatale Logik, die da in Gang gesetzt ist, die zu Überversorgung und Unterversorgung zugleich führt. Überversorgung im Sinne von zu viele Leistungen und Unterversorgung im Sinne von zu wenig Personal, zu wenig Pflegepersonal, um das um da einen sinnvollen Job zu machen. Im ambulanten Bereich, wie lange darfst du wollen? Im ambulanten Bereich, hatte ich ja gesagt, ist schon immer relativ kommerzialisiert gewesen, aber auch da nimmt das jetzt nochmal massiv zu. Also ich habe von IGEL-Leistungen gesprochen, individuelle Gesundheitsleistungen, das haben die kassenärztlichen Vereinigungen erfunden, als neue Einnahmequelle für die Kassenärzte. Und das sind Leistungen, die eben die Kasse nicht bezahlt. Und da gibt es eben drei Kategorien. Die einen sind nutzlos, die anderen sind schädlich und die dritten haben einen Nutzen. Und da würde ich sagen, als wenn ich ein politisch denkender Arzt wäre, müsste ich sagen, die nützlich sind, aber nicht bezahlt werden, dann muss ich dafür kämpfen, dass die eben bezahlt werden von der gesetzlichen Kasse. Und die anderen darf ich nicht anbieten, darf ich nicht machen. Weder die Nutzlosen noch die Schädlichen. Das sehen andere Ärzte aber anders. Und da wird ziemlich viel Nutzloses angeboten. Also die meiste Untersuchung ist diese Augeninnendruckmessung. Hatte ich schon mal beim Augenarzt, beim Brillenträger gesehen. Da kommt man ja kaum raus, ohne einen Augeninnendruck messen zu lassen. Das gilt als flächendeckende Maßnahme nicht als sinnvoll. Kann ich nur so sagen, wie es in diesen Studien steht. Ja, trotzdem sagen die Augenärzte, das muss gemacht werden. Flächendeckende Präventionsmaßnahme zahlt die Kasse nicht, deshalb ist die gesetzliche Kasse auch scheiße und versichern sich lieber privat und zahlen sie mir 40 Euro für diesen Augeninnendruck. Ja, es gibt bislang keine Studien, die das belegt, dass das nützlich ist, flächendeckend das für die gesamte Bevölkerung zu machen. Sie machen es aber trotzdem. Und wenn es nützlich ist und wenn es ein Symptom gibt, dann bezahlt die gesetzliche Kasse. Also mich hat meine Augenärztin angelogen, hat gesagt, nein, die Kasse zahlt das nie, das stimmt alles nicht. Ne? So, also man muss im Moment, also wenn man so einen Arzt vor sich hat, manchmal, das ist ja nicht bei allem so, man kann denen nicht mehr trauen. Ja? Und das ist natürlich fatal in der Situation, wo ich krank bin und mir denke, da müsste ich doch eigentlich den Schutz von dieser Gesellschaft und diesen Institutionen genießen und müsste doch eigentlich vertrauen können, dass der Mensch da mir, der es besser weiß als ich, mir das rät, was mir nützt, was für mich gut ist. Davon kann man aber nicht ausgehen, wenn man diese Personen in so eine Situation versetzt, wo ihr Handeln immer mit Geld verbunden ist. Ja, das ist ein Problem. Andere Form von Ökonomisierung, die auch da stattfindet, ist, sind die medizinischen Versorgungszentren. Das ist eine Möglichkeit, dass man im ambulanten Bereich solche Zentren aufmachen kann, wo man auch Ärzte anstellen kann, wo man eigentlich schöne sozialmedizinische Zentren daraus machen könnte, aber das ist auch eine Möglichkeit, zum Beispiel für die Rhön-Klinikums AG, da Fuß zu fassen in diesem Bereich. Ja, also die können Arztsitze aufkaufen, Ärzte anstellen, dann machen sie ein Rhön-Klinikums MVZ in Marburg in die Innenstadt und hoffen, dass die Leute, die zu diesen Ärzten gehen, diese Patienten auch an die Rhön-Klinikums AG überweisen ins Krankenhaus. Das dürfen sie ihnen zwar nicht vorschreiben, aber das ist der eigentliche Zweck davon. Die Bundesregierung schlägt jetzt die Uniklinik Marburg als Kooperationspartner für die Griechen vor, um ihnen zu zeigen, wie man gute Krankenhausmedizin macht. Gut, das sind die MVZ. Privatisierung, ich glaube, da brauche ich nicht so viel zu sagen, dass das ein elementarer Moment ist von Neoliberalismus. Die Krankenhäuser werden privatisiert. Wir haben inzwischen 30% der Krankenhäuser in privater Hand. Das ist mehr als in den USA. Wir haben, wie gesagt, diese Gefahr der Privatisierung der gesetzlichen Krankenkassen. Wir haben eine Privatisierung auf so einer Ebene von Individualisierung des Krankheitsrisikos. Die Diskussion irgendwie, na, du bist selber schuld, wenn du krank bist. Dann, na, Raucher sollen mehr bezahlen oder sowas. Ja. Halte ich auch immer für eine Diskussion, die also eigentlich eine Privatisierungsdiskussion. Ja. Es wird immer mehr zum privaten Risiko gemacht, ob ich krank bin oder nicht. Und es wird nicht mehr gesagt, Krankheit ist was gesellschaftlich getragen werden muss. Und das muss, der Kranke muss gesellschaftlich beschützt werden. Heute ist der Kranke eigentlich derjenige, der selber schuld ist und der soll gefälligst irgendwie mehr Sport machen, weniger rauchen, sich gesund ernähren. So. Das heißt, auch die Präventionsdiskussion wird so geführt, dass sie als Private geführt wird. Es geht immer nur um einen privaten Lebenswandel. Und es geht nicht um Arbeits- und Lebensverhältnisse. Dass diese Krankenschwestern, die so arbeiten müssen, wie ich es gerade geschildert habe, dass das krank macht, wenn man so arbeiten muss. Ja. Und dass das ein zentrales Problem ist. So wird die Diskussion nicht geführt, weil da müssten wir eben nicht mehr gesundheitspolitisch, sondern arbeitsmarktpolitisch, sozialpolitisch und reden. Das ist auch ein Moment von Privatisierung. So. Und wenn wir jetzt bei den Alternativen wären, würde ich sagen, dann müssten wir eigentlich auch genau da anfangen, die Diskussion anders zu führen. Ja, also man müsste darüber reden, dass Ungleichheit krank macht in einer Gesellschaft. Je ungleicher eine Gesellschaft ist, umso kranker sind sie alle insgesamt. Die Lebenserwartung sinkt in Gesellschaften, wo die Einkommen weit gespreizt sind. Und zwar sinkt sie insgesamt. Man muss doch darüber reden, dass in manchen Städten die Lebenserwartung von Stadtteil zu Stadtteil, also in Deutschland ist es nicht ganz so stark, das sind vielleicht mal 3-4 Jahre, In England, in Schottland gibt es Städte, da ist die Lebenserwartung in manchen Stadtteilen bei jungen Männern bei 54 Jahren. Das ist ungefähr so wie in Sierra Leone. Ja, und 10 Kilometer weiter im Vorort von Glasgow sind es eben die normalen 80 oder so, wie alt man eben wird in einer westeuropäischen Stadt. Das sind fast 30 Jahre Lebenserwartung. Ja, auf einer Strecke, die man irgendwie joggen kann. So. Also über sowas muss man reden. Ja. Dass es krank macht, bei Kick zu arbeiten, nicht nur wenn man in Pakistan näht, sondern auch wenn man hier da an der Kasse sitzt. Oder, dass Hartz IV krank macht, dass die Agenda 2010 insgesamt ein Problem ist und so weiter und so weiter. Das wäre eigentlich was ganz Zentrales. Macht man es enger gesundheitspolitisch, bin jetzt auch gleich fertig, würde ich sagen, das Finanzierungsproblem wäre eigentlich das Kleinste. Das wäre mit einer Bürgerversicherung, also die wirklich auch so eine wäre, wo alle Einkommen, alle Einkommensarten verbeitragt werden, von mir aus ohne Beitragsbemessungsgrenze, ja, wenn man diese private Versicherung abschaffen würde, dann gäbe es kein Finanzproblem. Ja. Das ist also, selbst wenn die Beitragsbemessungsgrenze bleibt, das haben jetzt verschiedene Parteien, die SPD, die Grünen ausgerechnet, die Linken, dann hätte man einen Beitragssatz von 11%. würde man die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen, kriegt man verfassungsrechtlich ein Problem, aber das kann man auch lösen. Dann würde er wahrscheinlich noch niedriger sein. Ja? Dann müsste eben Franck Ribéry oder wie die alle heißen, der eine Million verdient im Monat, eben auch 10% davon zahlen. Das tut ihm doch auch nicht weh. Ja? So. Also das, glaube ich, wäre kein Problem. Damit wäre aber noch nicht das Problem gelöst, was wird mit diesem Geld alles an Unfug finanziert. Das kann man jetzt dann eins zu eins der Pharmaindustrie in den Rachen werfen. Ja? Also manchmal sind diese Kampagnen, finde ich, so ein bisschen einseitig auf Geld fixiert. Also bei Verdi zum Beispiel, ja, damit ist ja das Ökonomisierungsproblem nicht gelöst. Im Gegenteil, die freuen sich. Siemens oder die Herzkatheter-Laborhersteller, die freuen sich, wenn viel Geld in dieses System kommt, durch die Bürgerversicherung. Dann können sie noch mehr Geräte verkaufen, noch mehr MRTs, noch mehr Röntgengeräte, noch mehr, ich weiß nicht was. Ja? Also das heißt, man muss sich immer auch über die andere Seite Gedanken machen. Wie müsste man die gestalten? Und da würde ich sagen, also bei den Krankenhäusern, wir haben das jetzt vor 2 Wochen bei unserer Jahrestagung diskutiert, will man zurück zum Selbstkostendeckungsprinzip? Ich würde erstmal sagen, ja. Das ist erstmal ein gesellschaftlich sinnvolles Prinzip. Zu sagen, was an Krankenversorgung gemacht werden muss, muss gemacht werden und muss es auch bezahlt werden. Da muss man eben gucken, wie man da das so kontrolliert, dass es nicht zu Auswüchsen kommt. Ja, und zu jeder Professor sein eigenes Ding da machen kann. Ja, und da würde ich auch dann gerne über gesellschaftliche Kontrolle reden und nicht nur immer über staatliche. Ist ja auch so ein Problem, dass die Debatte immer so geführt wird, entweder privatunternehmerisch, und die Linken kommen dann mit, ja, das muss staatlich sein. Gäbe es was Gewisses, irgendwie Formen von gesellschaftlicher Kontrolle, die schienen mir da irgendwie nochmal diskussionswürdig. Also da gab es zum Beispiel Ansätze, bei uns da in Hessen in den 70er Jahren von einem klassenlosen Krankenhaus. Das ist ein SPD-Landrat, der ist letzte Woche gestorben übrigens, diese Idee hat, ein klassenloses Krankenhaus. Keine Privatstationen mehr, keine Privatlexikationen mehr, nicht diese Hierarchie zwischen den Beschäftigtengruppen im Krankenhaus, ja, regionale Räte, die überlegen, also die Betroffenen, Beschäftigten, Patienten und so weiter, Experten, was braucht die Region, wie muss das aussehen, ja? Also so eine Demokratisierung dieser Institutionen. Es gab schon Baupläne und einen Bauplatz und alles, und dann eine Gebietsreform dazwischen gekommen, die das dann zum CDU-Landkreis gemacht hat, und dann war das gekippt. Aber die Idee gibt es ja noch. Ja, da sollte man vielleicht mal wieder dran denken, dass es auch solche Möglichkeiten gäbe. Auf jeden Fall glaube ich, es muss irgendwie eine Abkehr von dieser Ökonomie, also von dieser DRG-Logik, sollen sie die DRGs belassen, aber die dürfen nicht die Grundlage der Finanzierung sein. Das ist das Problem. Ja, dass jeder, der irgendwie in die Notfallambulanz kommt, gleich ins Bett gelegt wird und aufgenommen wird, weil er eine DRG bringt. Ja, und Leute in Knie operiert werden, die sowieso nie mehr aufstehen werden aus dem Bett. Und irgendwie 90-Jährige am Herz operiert werden, die man früher vielleicht hätte nicht mehr operiert, weil es für ihre Lebensqualität besser gewesen und so weiter. Ja. Also diese Logik irgendwie zu stoppen, und ich glaube, das geht, oder wir glauben, das geht nicht ohne Abschaffung von diesen DRGs und von dieser Ökonomisierung. Eine Rekommunalisierung würde da auch dazugehören. Und auch eine Enthierarchisierung der Belegschaftsstrukturen. Das ist ja immer noch sehr klar und sehr hierarchisch. Der Chefarzt und der Oberarzt und der Assistenzarzt und wie das dann da nach unten gereicht wird. Das braucht man, muss man nur mal in ein anderes Land gehen, in die Schweiz, nach Schweden oder sowas, wie da die Leute miteinander umgehen. Ja, das muss einfach nicht sein. Das ist kein Sachzwang, dass es da solche Hierarchien gibt. Na, und im ambulanten Sektor würde ich sagen, man müsste mindestens trennen, genauso eben wie im Krankenhaus, trennen den Geldfluss, das Einkommen von der Leistungserbringung. Das, glaube ich, wäre ein wichtiger Punkt. Also die Leute in die Lage zu versetzen, frei medizinische Entscheidungen treffen zu können, ja? Unabhängig davon, was sie dann verdienen. Also das würde wahrscheinlich am besten mit einem Angestelltengehalt gehen. Da sind diese niedergelassenen Ärzte inzwischen so verdorben, dass die dann sagen, ah, da würde ich ja nichts mehr schaffen. Wenn ich eh ein Gehalt kriege, dann würde ich ja nichts mehr machen. Ja? Das glaube ich irgendwie nicht, das machen Krankenhausärzte ja auch nicht so. Und andere Menschen, die ein Gehalt kriegen, arbeiten ja auch. Auf jeden Fall muss irgendwie diese Logik durchbrochen werden, dass die irgendwie immer mehr zu Unternehmern werden, sondern das Gegenteil müssen sie werden. Die Ärzte sehen das anders, sie werden gern immer mehr Unternehmer. Ne? Und es gibt Pflegeorganisationen, politische Organisationen der Pflege, die da auch auf den Zug drauf springen, die dann gerne Pflegehotels neben dem Krankenhaus anbieten und sowas, also die auch diese Privatisierungsschiene da mitfahren. Ja, das alles geht meines Erachtens in die falsche Richtung und eher in so eine Richtung, wie man es aus den USA kennt und wo da ja gerade irgendwie mühsam versucht wird, irgendwie so eine Grundversorgung wenigstens für alle einzusichten. Also wir sind gerade auf dem umgekehrten Weg hier. Das vor dem Hintergrund eines Systems, das doch durchaus mal anders gedacht war zumindest. Ja. Also vor der Nazi-Zeit gab es einen Verein sozialistischer Ärzte, da gab es eine sozialistische Bewegung, auch eine Gesundheitsbewegung, die Ambulatorien nachgedacht haben, die andere Vorstellungen hatten, ja, die dieses Prinzip der gesetzlichen Versicherung, das ist immer noch, also das halten wir manche schon, manche Sozialdemokrat hält es ja schon für Sozialismus, ja. Zahlen nach Leistungsfähigkeit und bekommen das, was wessen man bedarf, das ist ja schon sehr weitgehend. Ja. Und das gilt zu verteidigen und nicht irgendwie vorschnell mit dem Kartellrecht oder irgendwas dann auszuliefern. Soweit vielleicht erstmal. Und den Rest können wir in der Diskussion dann vielleicht. Wir machen immer auch so einen Rundbrief da und haben versucht, in diesem letzten Rundbrief mal so ein paar grundsätzliche Fragen und Logiken irgendwie so zu erklären. Also wenn ihr euch das mitnehmen wollt, das liegt da vorne, das richtet sich natürlich erstmal an die Vereinsmitglieder, aber das kann auch jeder, der irgendwie interessiert ist am Gesundheitswesen, irgendwie gut lesen, glaube ich. Und da versuchen wir auch nochmal so ein bisschen diese Logik zu hinterfragen und zu erklären. So. Gut, gibt es Fragen oder Anmerkungen? Diskussionsbedarf? Achso, vielleicht noch, weil ich jetzt keine Folien gezeigt habe. Und so. Ich könnte natürlich auch Folien zeigen und so, wen das interessiert. Und wer da, also da sind dann natürlich auch diese Zahlen und sowas zu sehen und so. Das ist auch nicht uninteressant. Ja. Der könnt ihr mir ein Mail schreiben, dann kann ich euch die auch schicken. Oder euch ein Mail oder was, und ich schicke das an euch. Mhm. Ja, danke erstmal, sehr interessant gewesen. Ich beschäftige mich so ein bisschen mit Psychiatrie konkret. Und da wird es ja wahrscheinlich irgendwie ähnlich sein oder nicht, aber hast du vielleicht da so drei Sätze im Kopf, die du da noch ergänzen würdest, ohne da jetzt total einzusteigen? Sofort, oder? Ja, erstmal. Also in der Psychiatrie war. Die Psychiatrie war gegenüber den somatischen Krankenhäusern eine ganze Weile immer noch im Vorteil, weil die, da gibt es noch eine Personalbestandsregelung. So. Psych-PV heißt das, ja. Also da gibt es eine feste Schlüssel, wie viel Personal eine Station mit so und so Patienten haben soll. Das gab es früher auch mal in den anderen Krankenhäusern, ist aber abgeschafft worden. Es gibt heute keinerlei Regelungen mehr, wie viel Personal irgendwo zu sein hat. Es gibt immer nur Regeln für Streiks, ja, wo es so Mindestbesetzungen gibt, aber ansonsten gibt es keinerlei gesetzliche oder sonstige Regeln, wie viele Nachtschwestern es auch, also ob eine Nachtschwester 20, 40, 80 Patienten betreuen muss, kann, darf, gibt es nicht. Das gab es in der Psychiatrie und gibt es auch immer noch. Das ist natürlich auch nicht überall komplett umgesetzt, aber die haben so immer noch so einen Bestandsschutz, dass man da einfach nicht runtergehen kann. Und auch ein privater, also Psychiatrie ist ja auch, wird auch zunehmend privatisiert hier in Göttingen, nee, in Göttingen nicht, in Ostland. In Ostland gibt es auch die forensischen Kliniken und sowas, ja. Aber auch die privaten Unternehmen müssen sich ja an diesen Personalschlüssel halten. Ja. Der wird aber jetzt abgeschafft im nächsten, übernächsten Jahr, weil auch in der Psychiatrie sowas wie, nicht wie DRGs, aber was ähnliches, also eine andere Art der Finanzierung eingeführt wird. Und im Zuge dessen wird dann auch die Personal, die PsychPV abgeschafft. Und das heißt, also es wird da auch damit gerechnet, dass es einen also Personalabbau geben wird und so eine, also auch eine Verschlechterung der Situation in der Psychiatrie, ganz klar. Ja, aber da haben sie lange, auch viele Gewerkschaften und die Fachverbände und sowas wehren sich da mit Händen und Füßen im Moment dagegen, aber das scheint irgendwie durchgesetzt zu sein. Ja. Und mal eine ganz blöde Frage, das wird dann politisch durchgesetzt. Und dann entscheiden dann die. Ja. Ja, ja, ja, da gibt es Anhörungen und so weiter und da kann man auch die Protokolle von lesen und die Fachverbände, Verdi hat sich da ganz weit auf dem Fenster gelegt, ja, weil die relativ früh diese Logik auch erkannt haben, die bei den DRGs sind die ja irgendwie blind alle in, also bis auf ein paar Ausnahmen in dieses Unglück gelaufen. Das ist bei den Psychiatrie ist man da schon früher aufgewacht und hat sich den Prozess genauer angeguckt, aber hat ihn nicht verhindern können. Aber das kommt jetzt erst, wird nächstes Jahr, glaube ich, der erste Schritt sein und dann diese PsychPV wird dann übernächstes Jahr abgeschafft und so. Also vielleicht, wenn es da eine andere Regierung gibt, dass man da nochmal was aufhalten kann. Das Thema nächstes Jahr scharf. Ja, nächstes Jahr schon, ne? Genau. Und da kann man sich mal angucken, wie sich die Psychiatrie dadurch verändern wird. Krankheit als privates Risiko. Da habe ich so eine Beobachtung gemacht, gerade wo ich in so einem Unternehmen gerade arbeite oder Praktikum mache, das gerade zum Private Equity Fonds übernommen würde und die wollen das weiterverkaufen und entlassen da gerade massiv Leute und sind alles halbe Jahr eine neue Organisationsstruktur. Mhm. Und Leute da sind halt sehr belastet und sehr überarbeitet und stehen unter Druck zu und unter Unsicherheit und die sind ständig. Mhm. Und ständig irgendwelche Krankheitstage und so. Die sind aber richtig krank. Also brechen die Beine und haben Blasenentzündung und Erkältung und ich Bandscheibenvorfall auch das mit dem Rücken. Mhm. Und das fand ich schon ganz beachtlich irgendwie. So was natürlich auch Kosten. Ne? Ja, völlig kurzfristig gedacht sowas. Ja. Also man weiß, wenn man Betriebe, Gesundheitsförderung, also 1 Euro reingesteckt in die Gesundheitsförderung erspart auf lange Frist 2 bis 5 Euro. Ja. Das weiß man alles. Aber das ist natürlich im Zuge dieser ganzen Umstrukturierung der Wirtschaft auch, wo so ganz kurzfristig nur noch gedacht wird, wo man nicht mehr irgendwie langfristig mal eine Investition macht, die sich erst in 5 Jahren irgendwie rentiert, sondern wo man im nächsten Vierteljahr irgendwie einen Quartalsbericht abliefern muss, weil man womöglich an der Börse notiert ist oder sowas. Da zählen solche Überlegungen nicht mehr, weil das immer erstmal eine Investition ist, die Geld kostet und nicht unbedingt sofort fruchtet, sondern vielleicht das Betriebsklima in 2, 3 Jahren so verändert, dass man dann Krankenstände senkt und sowas. Das ist aber in so einer kurzfristigen Logik nicht mehr zu haben, abgesehen davon, dass der Manager, der das entscheidet, ja dann auch nicht mehr da ist, sondern der nächste Betrieb zugrunde richtet. Das ist, also die Arbeitsmediziner wissen das besser und die Leute würden das auch besser wissen. Das ist im Moment nicht die Logik. Was mich jetzt nochmal so, was mir nochmal wichtig wäre, ist ja, dass der Zweck, bevor diese Privatisierung kam, ja auch nicht war, die Menschen gesund zu machen. Mhm. Das ist ja nicht der Zweck von Kapitalismus, die Menschen gesund zu haben, sondern, ich weiß nicht. Also sozusagen, für mich stellt sich die Frage, warum sollten die Menschen vorher gesund, damit verwertbar und warum ist es jetzt nicht mehr so wichtig, gesunde, verwertbare Menschen zu haben, sondern warum reicht das, wenn die krank sind? Oder, also, dann sind sie eigentlich nicht mehr verwertbar. Ja, genau, genau. Deshalb ist der Zweck von einem Gesundheitswesen innerhalb kapitalistischer Verhältnisse einerseits schon irgendwie, also genügend Arbeitskraft irgendwie gesund zu halten, damit man diesen Betrieb am Laufen lassen kann. Diesen Zweck muss es schon irgendwie erfüllen. Wenn man die Leute dann dazu bringt, aber das möglichst selber privat zu bezahlen, anstatt es irgendwie umzuverteilen, umso besser. Ja? Wenn man genügend, und wenn die Reservearmee genügend groß ist, ja, dass man sich das leisten kann, nicht mehr alles gesund zu halten. Ja, also in den USA scheint das ja irgendwie eher schlecht als recht, aber es geht ja. Da gibt es irgendwie 15 Millionen, 20 Millionen Menschen, die keinerlei Krankenversorgung haben. Ja? Und irgendwie funktioniert das da anscheinend trotzdem. Allerdings schlechter. Wenn jetzt hier die Arbeitslosigkeit immer weiter sinkt, und man irgendwie mehr Vollbeschäftigung braucht, also oder in der Tendenz irgendwie, das weiß ich nicht, ob man da zur Vollbeschäftigung kommt, aber auf jeden Fall, wenn die Arbeitslosigkeit sinkt, wird man da vielleicht auch wieder ein bisschen anders denken. Ne? Also ich würde nicht sagen, dass der Zweck gar nicht die Gesundheit ist, sondern das ist schon also gesamtgesellschaftlich auch ein Zweck. Man braucht eben irgendwie Arbeitskräfte, die so weit gesund sind, dass sie ihren Job gut machen können. Deshalb ist ja auch, wenn man arbeitsunfähig geschrieben ist, kriegt man ja dann auch bestimmte Leistungen nicht mehr. Daran sieht man ja irgendwie, worauf der Zweck des Systems dann schon ausgerichtet ist. Es ist die Herstellung der wahren Arbeitskraft. Und muss man eben inzwischen auch sagen, wenn dieses Gesundheitswesen eben eine Branche geworden ist, ein Wirtschaftszweig, dann ist der Zweck eben, hier auch Profite machen zu können. Ja, deshalb sind die Überschriften im Handelsblatt inzwischen ja nicht mehr Kostenexplosion um Gottes Willen, sondern die schreiben Kostenexplosion, wunderbar. Ja, wenn da viel Geld irgendwie in diesem Gesundheitstopf ist, dann können wir uns da bedienen dran. Ja, die Geräteindustrie, die Pharmaindustrie, ich weiß nicht wer alles noch. Und wenn dieses Geld dann irgendwie zunehmend nicht mehr von den Arbeitgebern kommt oder weniger von den Arbeitgebern, sondern es eine Umverteilung gibt und die Arbeitnehmer immer mehr selber zahlen und die Patienten immer mehr selber zahlen, ist das ein schönes Geschäft. Also was man sich, glaube ich, nicht vorstellen kann, ist einfach zu sagen, wir leisten uns das gar nicht mehr im Gesundheitswesen. Das kann jeder für sich selber sorgen. So weit würde das nie gehen. Das wäre kontraproduktiv. Ne? Aber ich denke, da gibt es viel Spielraum. Ja? Aber auch vor dem Neoliberalismus, vor dieser Ökonomisierung muss man eben, da hast du natürlich recht, wissen, dass dieses Gesundheitssystem eines ist, was innerhalb kapitalistischer Verhältnisse. Es war nicht irgendwie damals alles gut. Das sagen manche Leute, manche Linke wollen immer so ein bisschen gerne zurück zu dieser guten alten keynesianischen Zeit und sowas. Ja. Das ist natürlich problematisch, weil auch damals, guckt euch mal die Bücher an, ja, was es damals für linke Kritiken auch an diesem Gesundheitssystem gab. Ja. Was von heute aus gesehen vielleicht immer noch nicht so krass war, wie das, was wir jetzt erleben. Aber für Beschäftigte auch ambivalent. Ja, also. Da noch? Mhm. Also ich würde vielleicht beobachten noch zwei Sachen. Zum einen, dass die Gesundheitsversorgung für die Berufsgruppen, die gut oder mittlere Ausbildung haben, das natürlich aufrechterhalten werden muss, weil diese halt wirklich auch nicht so schnell verloren gehen müssen. Mhm. Denn wenn die Berufsgruppen haben, die sich im Niedriglöhnen oder mit sowas für einfachen Arbeiten beschäftigen, dass man da sagt, es gibt irgendwie einen guten Markt, tatsächlich so europaweit ist, das leicht nachrücken kann, dann muss man, vielleicht in den USA auch, die kann man halt leichter ersetzen, dass man dann sagt, dass die Gesundheitsversorgung, dass man die dauerhaft statt die Welt gar nicht so groß. Zum anderen beobachte ich natürlich auch, dass mit diesem Abbau der Gesundheitsleistung, die auch diese Ideologie einhergeht, jeder ist für sich selber verantwortlich im Sinne von präventiver Gesunderhalt. Mhm. Also wo man noch sagen kann, das ist irgendwie ganz schön, man bleibt gesund, aber es ist ja inzwischen so krass, dass man, also man sollte nicht rauchen, man muss das richtige essen, man darf keine Risikosportarten machen, weil ich hier und da immer anständig, die ganze Zeit denkt man, muss darüber nach, so, wer ist bloß nicht krank, oder wie kann ich das vermeiden, dass ich krank werde. Und das ist wirklich so eine Form von Gesundheitspräventivdiskurs, der die Leute dazu bringt, das Gesundheitssystem zu entlasten, indem sie ihre Lebensqualität halt anpassen, aber natürlich auch nur in dem Bereich, dass die Reproduktionsarbeit nicht gefährdet. Also zum Beispiel sollen wir auf Rauchen verzichten oder auf Risikosportarten, wir sollen nicht auf Superstressarbeit verzichten. Das ist auch mal eine präventive Idee. Ja, man muss natürlich gucken, was ist anspruchsfähig. Arbeiten Sie lieber nicht nach. Das kann man aber nicht machen, das widerspricht halt der Verwertungslogik, dass man diese Sachen ausschließt. Sonst wären halt nur die genussfeindliche lebensfeindliche Form entführt. Also das sind Beobachtungen, ich mache eine andere Frage, was hätte wäre, kannst du was dazu sagen, wann eigentlich diese Entsolidarisierung im Gesundheitssystem stattgefunden hat zwischen Ärzten und dem restlichen Personal, der Arbeitern, die Krankenhausstationen, sind vom klassenlosen Krankenhaus gesprochen, weil wir beobachten ja eigentlich empirisch im Moment, dass es Ärzte gibt, die sich im Marburger Bund organisieren, die erfolgreiche Streiks durchführen und Lohnkämpfe haben, während eigentlich die große Masse des Pflegepersonals, des Reinigungspersonals, nicht so erfolgreich ist, obwohl sie auch eine krasse Streikmacht hätten, wenn sie es darauf anlegen würden. Ich habe noch zwei Minuten, die achten. Dann jetzt du. Ich würde interessieren, wie zur Privatisierung, wenn Krankenhäuser privatisiert sind, wie funktioniert das mit der Versicherung? Also als Unternehmen können die ja am Finanzmarkt rumzocken und wenn sowas dann kaputt geht und quasi ein ganzer Konzern mit vielen Krankenhäusern, die müssen dann quasi alle schließen. Wer trägt da welches Risiko? Und dann lass mal. Also ich kann auch kurz anmachen, weil das ist eine andere Frage. Okay, also es gibt ja sowas, ich fange damit an, es gibt sowas wie eine Krankenhausplanung, die jedes Land macht, und überlegt wird, wie viele Krankenhäuser brauchen wir, wie viele Betten und sowas, da gibt es jedes Jahr dann neue Verhandlungen auch, wo die Krankenhausträger da mit drin sitzen, und in diese Landeskrankenhauspläne sind natürlich auch private Krankenhäuser drin, also ein Krankenhaus in privater Trägerschaft ist ja, es gibt so ganz Privatkliniken, wo so Schönheits-OPs oder was gemacht werden, die ganz außerhalb des Systems sind, ja, wo man Cash bezahlt oder so. Die meine ich, die sind damit erstmal ja nicht gemeint, sondern das sind Kliniken, die Asklepios gehören, der Röhnklinik, aber die in den Krankenhausplan gehören. Und das wäre mal ein spannender Fall. Das natürlich würde, wenn jetzt Röhnklinik irgendwie pleite ginge, dann wird nicht das Universitätsklinikum geschlossen, sondern dann muss das Land es wieder übernehmen. So. Ja, also das heißt, solange die Profite machen, bleibt es bei Rhön, aber wenn die jetzt sagen, wir stoßen das wieder ab oder wir schließen das, ja, das kann ja nicht so ohne weiteres gehen. Da gibt es ja irgendwie einen Versorgungsauftrag, den das Land hat und so weiter, und dann muss das eben wieder übernehmen. Das ist ja irgendwie das perfide da auch dran, ja, dass das mal öffentliches Eigentum war. Zum Teil werden die ja für wenig Geld wirklich verkauft. Ja. Dann werden die irgendwie saniert und es werden Profite rausgeholt, und in der Tat, wenn das so wäre, müssten das wieder zurückgehen an die Kommune. Die können ja nicht einfach die Versorgung brach liegen lassen. Also noch geht das nicht. Das heißt, die Profite werden irgendwie privatisiert, aber wenn es da Verluste käme, dann müsste es wieder zurückgenommen werden. Ich glaube, das ist bislang, kennt jemand einen Fall, wo das passiert ist? Ich kenne bislang keinen. Aber das wäre mal eine spannende Sache, das könnte man nochmal politisieren dann, ne? Das ist nicht aber das Einzelne, das ist, was von so privaten Klinikbeschreibern dann einfach Einzelkliniken geschlossen werden schon. Das geht schon, genau. Und Wachunternehmen nicht unbedingt. Ja. Und dass sie natürlich an die Löhne und Gehälter der Leute gehen, sozusagen. Mhm. An sowas wie der Patient ist jetzt gerade eine Woche vor Beginn des Dezember, dass sie irgendwie das Weihnachtsgeld erstmal versucht haben einzustampfen, weil die eigentlich nicht zahlen können. Ja, genau. Kram, ne? Ja. So was machen sie dann, ja. Aber so einfach schließen könnten sie das nicht, wenn das also elementarer Bestandteil der Landeskrankenhausplanung ist. Ja, dann ist irgendwie wieder das Land, die öffentliche Hand, ja dumm. So blöd muss man sagen. Übrigens wird in Marburg inzwischen selbst in der CDU diskutiert, ob es nicht sinnvoller wäre, das in eine Genossenschaft zu verwandeln, die Röhrenklinikum, sie wieder zurückzunehmen, ja, in der CDU. Also, weil es da zu solchen Verwerfungen kam, dass allen klar ist inzwischen, dass das so ohne weiteres nicht geht, eine Uniklinik zu privatisieren. Und die werden jetzt mit denen in Ioannina in Griechenland zusammengesetzt sollen, denen jetzt sagen, wie eine richtige Uniklinikmedizin macht. Ist das nicht irrsinnig? Ja. die Frage nach der Entsolidarisierung. Also ich habe die Befürchtung, dass Ärzte in der großen Masse noch nie richtig solidarisch mit den anderen Beschäftigten waren, sondern eigentlich immer die in dieser Hierarchie irgendwie sich für was Besseres gehalten haben. Aber institutionell hat der Marburger Bund und die ÖTV bis 2006 zusammengearbeitet, beziehungsweise dann eben Verdi. Ja, die haben sich 2006 bei den Verhandlungen über den TVÖD, den Tarifvertrag öffentlicher Dienst, da ist der Marburger Bund im letzten Moment ausgestiegen. Die haben das eigentlich mitverhandelt, ja, und im letzten Moment sind die ausgestiegen und machen seitdem diese eigene Ärztepolitik. Ja, das ist 2006 gewesen. Das ist, ich glaube, von beiden Seiten ein Problem. Manchmal hat man auch bei Verdi den Eindruck, dass irgendwie der schlimmste Feind die Ärzte sind und nicht irgendwie die Arbeitgeber. Ja, und also da würde ich, glaube ich, denke ich manchmal, dass von beiden Seiten, zumindest also bei manchen offiziellen Vertretern, da ein paar Scheuklappen abgebaut werden müssen und man mal wieder gucken müsste, was ist denn eigentlich unser Problem. Ja. Die Streiks von diesen Ärzten, also ich lasse mir immer erzählen, naja, so richtige Streiks, die haben sich vom Oberarzt irgendwie genehmigen lassen, dass sie mal 4 Überstunden abfeiern dürfen oder sowas. Und so richtige Streiks, es war medienwirksam, aber so richtig, also ja, die haben ja auch keine Streikkasse, der Marburger Bund und so weiter. Und, aber sie können trotzdem irgendwie was erreichen, in der Tat. Und ich habe den Eindruck, dass also so junge Mediziner mit dieser Trennung gar nichts anfangen können. So kam mir das jetzt so vor. Wir haben da einige Diskussionen gehabt mit jungen Medizinern, für die ist völlig klar, das Krankenhaussystem ist irgendwie ein Moloch, in dem man da gerät, und da ist die Pflege genauso betroffen davon wie wir Ärzte, und das ist ein Unding, wenn man da nicht zusammenarbeitet. Man könnte ja doch in 2 verschiedene Gewerkschaften sein, das ist ja auch nicht so ein Problem, aber man müsste zusammen streiken und zusammen Aktionen machen und sowas. Ja. Also. Aber es gibt auch kampfkräftige Krankenhäuser. Die Charité ist im Moment dabei, einen Tarifverhandlungen zu führen für Mindestbesetzungen im Krankenhaus. Die haben jetzt einen Plan herausgearbeitet für alle möglichen Intensivstationen und verschiedene Stationen und sowas und haben da Mindestzahlen reingeschrieben. Und die sind gerade am Verhandeln. Und die sind in einer relativ starken Position, weil die letztes Jahr einen sehr wirkmächtigen Streik hingelegt haben. Was wir das mitgekriegt haben. Die haben 1500 Betten stillgelegt während ihres Streiks letztes Jahr. Und die haben auch erzählt, man kann in einem Krankenhaus eigentlich nicht mehr streiken, ohne Abteilungen zuzumachen. Weil wenn man die Mindestbesetzung, die mit dem Arbeitgeber vereinbart ist, tatsächlich einhalten wollte, dann könnte niemand mehr auf die Straße gehen, weil alles Personal, also die Mindestbesetzungen sind heute höher als das, was normal ist im Moment auf Station. Insofern könnte man nicht streiken. Also kann man nur so streiken, dass man sagt, wir müssen ganze Abteilungen einfach dicht machen. Ja, OP-Säle, Stationen und. Die haben 1500 Betten dicht gemacht und haben da irgendwie, das hat die Charité Millionen gekostet. Und das hat die Leute motiviert, die waren da. Ich bin sehr gespannt, was da, also die haben jetzt gerade im September begonnen, da zu verhandeln. Ob sie da was erreichen. Das wäre ein Riesenfortschritt, glaube ich, wenn die was erreichen könnten im Sinne von einer Mindestbesetzung. Ja. Der Arbeitgeber sagt, das ist völlig absurd. Und so, klar. Ne? Aber muss da mal ein bisschen beobachten. Ich denke, da könnte vielleicht so eine Vorreiterrolle. Ja. So. Und dass die Versorgung für Niedriglöhner schlechter wird, ist das so? Ist das schon so in Deutschland? Oder droht das? Also natürlich, man muss, also eine Praxisgebühr, die ist jetzt gerade abgeschafft, die Zuzahlung, die betreffen jemanden, der ganz wenig Geld hat, viel stärker als jemand, der ein paar tausend Euro verdient. Das ist klar. Und das hat man auch gemerkt, das hat man untersucht. Die Leute, die wenig Geld haben, haben versucht, die Praxisgebühr zu umgehen oder sind weniger zum Arzt gegangen und das schon. Aber kann man das so sagen, dass für Niedriglöhner in Deutschland schon die Versorgung schlechter wird als für die Besserverdiener? Ja, sagen wir mal, also schon dadurch, dass bestimmte Sachen ja ganz rausgenommen sind, die man selbst zahlen muss, ja, wenn ich das Geld nicht habe, ja, hole ich mir das nicht und andere, die das Geld noch haben, holen sich das. Damit ist auch schon zu ja viel. Aber das sind wenige Leistungen im Moment. Brillen? Das sind so gängige Erkältungsmittel, das sind Brillen, das sind irgendwelche Blüstenkram. Ja, aber da würde ich das alles bei Zähnen. Ja, wenn man denkt, Zähne hat ja so wie, ja, so wie genau, in England, genau, den Leuten im Mund guckt und weiß, was das ist. Ja. Also da würde ich auch, aber da würde ich einen Unterschied machen zwischen Brillen und Zähne, ganz elementar und ganz furchtbar, dass das nicht mehr. Aber bei Erkältungsmitteln würde ich sagen, ja mein Gott, ja, dann sollen dann, also meine, wenn ich zu meiner Ärztin gehe, also habe eine Erkältung, sagst du, was wollen Sie da bei mir? Gehen Sie an, legen sich ins Bett, ja, warten Sie, bis es rum ist, Sie trinken ein bisschen Zitrone oder so. Also was soll das? Da bedient dann die Pharmaindustrie, oder? Wenn ich in die Apotheke gehe und irgendwie Hustensaft drauf oder ja, ein paar mehr Sachen. Ja, ja, aber eben, da muss man unterscheiden, finde ich. Ja, also da, deshalb frage ich ja, also Brillen, Zähne, sowas Elementares. Ja, aber wenn ich jetzt 400-Euro-Job ja habe, kann ich ja zum Beispiel das auch oder muss nicht, also kann nicht freiwillig fragen, dass ich ja muss, aber nicht. Doch, du musst. Es gibt eine Pflicht zur Versicherung. Ja gut, ich kenne jetzt ein paar Leute, die AOK läuft nicht rum und fragt, sind Sie versichert, würden Sie gerne zu uns kommen. Aber im, also im Prinzip, wenn irgendwas ist, musst du dich versichern. Ja, aber also das ist schon durch prekäre Verhältnisse halt Leute gibt, die halt sich dann nicht versichern, weil sie sagen, ich kann das nicht mehr leisten. Ja. Ja, aber dafür hat man eine Versicherungspflicht eingeschafft, dass sowas eigentlich nicht mehr möglich ist. Dann müsste man darüber reden, wie wird das dann finanziert, damit das auch für Prekäre irgendwie leistbar ist. Ja. Aber da habe ich den Eindruck, ist eher die Gegentendenz eigentlich politisch. Ja. Könnten wir ja sagen, es ist uns ja recht so, dass die das alle nicht machen. Das wollen sie aber eigentlich nicht. Also ich, worauf ich raus will, ist nur, dass man, ich finde, das machen die Ärzte gerne und das machen irgendwie die privaten Krankenversicherer und sowas. Die reden dieses System oft auch zu schlecht. Ja. Und das ist es manchmal noch nicht. Ja. Also ich finde jetzt, wenn Erkältungsmittel nicht bezahlt werden, das finde ich irgendwie jetzt nicht so dramatisch, weil ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwas bringt, so ungefähr. Ja. Also dass man da eben nochmal genauer hingucken muss. Und wenn natürlich der Urologe erzählt, dass die gesetzliche Krankenversicherung keinen PSA-Test bezahlt und der Augenarzt sagt mir, die GKV ist so schlecht, die bezahlt keinen Augeninnendruck mehr und meine Frauenärztin sagt mir, ja, und die Ultraschall wird ja auch nicht mehr bezahlt und sowas, ja, dann machen die das ja aus Eigeninteresse. Die wollen mir suggerieren, dass ich irgendwie schlecht versichert bin und dass ich mir lieber irgendwie eine Zusatzleistung gönne. Aber das machen die aus Eigeninteresse. Das muss ich brauche das nicht. Das ist irgendwie, es gibt keinen Beleg für den Nutzen von sowas und dann trifft das auch die Niedriglöhner nicht. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ich habe jetzt noch hier, da. Hast du dich nicht gemeldet? Ja, ich wollte uns nicht ergänzen. Okay, dann jetzt hier, da und dann du. Okay. Ja, ich fällt jetzt nicht so raus, weil eigentlich so nicht sprechen wollte. Also eine kleine Vergabe von so Wohnkliniken und so, das heißt eigentlich so ein größeres Unternehmen, ja. Ja. Also, okay. Und Aktiengesellschaft. Ich hätte gerade gedacht, weil die, wenn die Renten auszahlen müssen, dann müssten die ja dafür ausgeblasen, wenn die Aktien da drin sind, dann, ja, okay. Und die eigentliche Frage, die ich dann mal hatte, war, weil die Energie-System oder die kritisiert. Und können wir ja eben gegenhalten, die Geschichte eigentlich gar nicht so schlecht, weil die Leute bleiben immer so im Krankenhaus, das sind ja auch nicht mehr fertig. Schnell kommt schnell auf die Beine, wegen der Risiko, sich anzustecken oder so. Und wenn man das kritisiert, muss man ja quasi diesem Argument auch was entgegenhalten. Ja. Also man kann nicht bleiben stumm oder irgendwas da entgegenhalten. Und bei der Erfahrung, ob da irgendwie aus den USA oder irgendwo, ob da schon Tourismusgebiet oder so. Mhm. Weil ich das finde, intuitiv, weil es war ja ganz schnell, wenn viele Sachen angesagt gemacht und nach 3 Stunden wieder nach Hause, die Leute dann noch 6 Wochen nach Hause oder so. Zumindest die anderen. Ja, das ist eine Frage auch schon fast beantwortet. Was ich mich fragen wollte, ist, ob es trotz dieser, sozusagen häufig gesehen, Entsolidarisierung zwischen Ärzten und Pflegepersonal auch sozusagen auch Ansätze von der gemeinsamen Arbeit gibt. Das hat jetzt beispielsweise Strategien gebracht, das ja. Auch sowohl Ärzte als auch Pflege. Nein, das ist eine Verdi-Geschichte. Also, da sind vielleicht ein paar Verdi-Ärzte dabei, aber. Ja, das ist vielleicht eine neue Frage. siehst du das Perspektiven für eine verstärkte Zusammenarbeit, für eine neue, für eine neue Solidarität, eine Solidarität zwischen Gast und Pflegepersonal. Nach hier. Frage nach europäischen Tendenzen im Umland und was Sachverentwicklungen gibt, eventuell so mal kurz anreißen, zumindest auch so eine Perspektive auf europäische Gesundheitspolitik, da ob es da mal irgendwelche Versuche gab oder gibt. Oder Sollen wir noch eine oder? Ja, dann ganz viel. Ja, dann kann man zu dem NVZ gerade kapitalistisch gefüllt werden, die Idee, ob es da auch Ansätze gibt, dass Kommunen zum Beispiel freie medizinische Arbeit übernehmen, die dann halt da tätig sind, also auch diese medizinische Entscheidung nicht monetär bedingt vertreten können, ob es da Ansätze gibt im Moment. Sieht das in Göttingen, sieht das nicht, das sind Ausgründungen von Kliniken, die sozusagen fast das halbe Volumen umsetzen von dem Krankenhaus, das Leben dran ist. Ja, G-System. Ja, das stimmt. Die Verweildauer ist dadurch kürzer geworden. Und man könnte irgendwie das auch so, also vor 20 Jahren war die Verweildauer durchschnittlich über 14 Tage im deutschen Krankenhaus, war extrem hoch in Europa und heute ist nur unter 7 Tage. Das heißt, man könnte damals auch von der Form von Freiheitsberaubung reden. Ja, das war medizinisch nicht gerechtfertigt. Und das ist in der Tat richtig, da was dagegen zu machen. Nur finde ich, was jetzt ja passiert ist, ist ja die genau gegenteilige Logik eingeführt worden. Ich möchte gerne einfach so lange im Krankenhaus bleiben, wie das sinnvoll ist. Ja, weder länger, weil das irgendwie mehr Geld bringt, noch kürzer, weil das irgendwie lukrativ ist, sondern ich möchte gerne so lange drinbleiben, bis jemand entscheidet, die kann jetzt gehen. Und da kann ich als jüngerer Mensch eher gehen als irgendwie ein 80-Jähriger, der zu Hause vielleicht niemand hat, der ihm da noch versorgt. Ja. Alles das ist da nicht berücksichtigt. Aber dass man die Verweildauer kürzen muss und dass die DRGs das Mittel dazu waren, das kann man nicht kritisieren. Das würde ich auch sagen. Allerdings ist die Zwecksetzung dieser Verkürzung hier, die würde ich kritisieren. Ja. Und würde fragen, musste das so eine brutale Ökonomisierung sein, nur um das zu erreichen? Hätte man da nicht andere Kontrollmechanismen einführen können oder sowas, ja, die das eben verhindern. Ja, muss man dafür dieses System von seiner Logik her komplett auf den Kopf stellen. Es ist auch nicht so dramatisch gekommen, wie das viele vorausgesagt haben. Die haben dann von blutigen Entlassungen geredet und sowas. Ja, ganz so schlimm scheint es nicht zu sein, aber es ist so schlimm, dass Leute zu früh entlassen werden. Das merken die Hausärzte, das merken die Krankenhäuser, weil die werden freitags entlassen und montags sind sie wieder da. Ja. Sowas passiert und das finde ich jetzt zu kritisieren. Also ich fände es sinnvoll, wenn da eine medizinische Logik herrschen würde, ja, und nicht eine ökonomische. Und sie haben ja nur eine ökonomische durch die andere ausgetauscht. Ich bin jetzt nicht der Befürworter von irgendwie unendlichen Verweildauern oder so. Ist ja absurd. Ja. In der Tat ist es ja besser, auch so möglichst viel ambulant zu machen und. Wenn es tatsächlich besser ist für den Patienten und den Ablauf und sowas. Ja. Also insofern ja und nein. Also die Verkürzung der Verweildauer, das kann man befürworten, aber nicht um diesen Preis, ja, und nicht um diese Verselbstständigung von diesem Zweck. Die Perspektive für Zusammenarbeit zwischen den Beschäftigten, also bei der Charité, bei dem Streik, das ist im Moment Verdi. Und ich glaube, die Ärzte machen da, sofern sie beim Marburger Bund organisiert sind, nicht mit. Aber es gibt Ansätze von, also es ist sowieso anders auf in Stationen, habe ich den Eindruck, oder was die Leute mir erzählen, wie bei den beiden Organisationen. Es gibt aber inzwischen auch Ansätze, wo diese Organisationen auch versuchen, wieder zusammenzuarbeiten. Ja. Und unter den jungen Medizinern und Pflegern habe ich den Eindruck, ist das eh nochmal anders. Da ist das nicht dieser alte Gegensatz. Ja. Wir versuchen die irgendwie immer wieder an einen Tisch zu kriegen und zu sagen, also macht da was zusammen. Ja. Ich weiß jetzt auch von der jungen Medizinerinitiative, die wollen jetzt bald kollektiv bei Verdi antreten. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Auch wie Verdi dann reagiert, was sie dem anbieten können. Das ist ja auch noch nicht ausgemacht. Die MVZ die, ich glaube, es gibt im Moment ein paar Kommunen, die sowas planen, weil die wissen irgendwie, bei uns im Ort gibt es 3 Hausärzte, die sind irgendwie zwischen 63 und 65 Jahre alt und in 5 Jahren stehen wir da und haben keinen Hausarzt mehr. Und da gibt es irgendwie eher auf dem Land clevere Bürgermeister, die ein bisschen weitsichtig sind, die sowas schon überlegen. Die überlegen schon, welches Haus sollte es sein und sowas anbieten zu können. Ja, aber richtig praktische Fälle davon kenne ich noch nicht. Diese MVZ könnte man ja wirklich auch nutzen für ein schönes sozialmedizinisches Zentrum. Ja, also das muss ja nicht so eine Klinikmedizin dann sein. Ja. Wir versuchen da jetzt auch mit so ein paar Jungmedizinern, die zumindest mal irgendwie zu beraten, was muss man denn wissen, um so ein Ding gründen zu können und auf was muss man achten und wie kann man das anders organisieren als irgendwie nur so ein profitgesteuertes und sowas. Und ich hoffe da, dass da so eine junge Generation nachkommt, die diese Form nutzt. Das Problem ist, in den 70er Jahren konnte man das gar nicht machen. Das war ganz mühsam, irgendwie so Gemeinschaftsstrukturen da aufzubauen, weil das System das nicht zugelassen hat. Ja, also die mussten dann einzelne Arztsitze irgendwie dann doch zusammenlegen und dann irgendwie unter der Hand das Geld anders verteilen und sowas. Das alles. Eigentlich hat man jetzt die Form, was Sinnvolles machen zu können, die wird aber jetzt mit einem anderen Inhalt gefüllt. Und jetzt müssten irgendwie so ein paar, ein 60-jähriger Arzt macht sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf, nochmal ein sozialmedizinisches Zentrum zu gründen, wenn er jetzt 20 Jahre seine Einzelpraxis gemacht hat. Da braucht es jetzt eine neue Generation, die das mit sozialen Inhalten füllt, anstatt mit Röntlinikumsinhalt. Ja, das ginge. Ja, die wären in den 70er, die wären froh gewesen, man hätte so eine Form gehabt, wo man sich anstellen kann und ein Angestelltengehalt bekommt. Und es gibt auch Umfragen unter Jungmedizinern, die wären alle froh, sie müssten nicht dieses Unternehmertum machen. Das, was die jetzigen Ärzte so mit Vehemenz verteidigen, das finden irgendwie Jungmediziner überhaupt nicht attraktiv. Das zeigen so die Studien, ja. Also da Unternehmer zu sein und diesen ganzen Scheiß am Hals zu haben, ja. Das ist auch, kriege ich doch lieber ein richtiges Gehalt und gut, ich habe nicht die Verantwortung und so weiter, die ökonomische. Also das scheint irgendwie so eine Tendenz zu sein. Und die europäischen Tendenzen, also wenn das jetzt die EU gemeint ist mit europäischen Tendenzen, natürlich gibt es in der EU eine Tendenz und Arbeitsgruppen und Papiere dazu, die sagen, wir müssen versuchen, alles unter Wettbewerb zu stellen. Ja, die warten nur drauf, dass diese Krankenkassensysteme so umgebaut werden, dass man diese Leistungen von allgemeine Daseinsvorsorge, ja, also dass man diesen Bereich, der im Moment noch nicht von EU-Gesetzen betroffen ist, Gesundheitswesen wird immer noch landesweit geregelt, ja, dass man diese Leistungen, diese Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, so ist der Begriff, gibt es viele Papiere, die überlegen, wie können wir die wettbewerbsfähig machen, ja, wie können wir diese Sozialsysteme, wie können wir da Fuß fassen, ja. Das sind die am Überlegen. Das ist immer eine Drohung, die da auch im Raum steht, ja, was die versuchen. Wie könnte man das machen, dass hier auch Wettbewerbsrecht gilt, dass hier private Konzerne Zugriff haben? Warum gibt es keine Großgeräteplanung in Deutschland? Warum gibt es keine politische Planung, so und so viele Herzkatheter, so und so viele Röntgengeräte braucht es im Kreis Göttingen, mehr nicht? Warum nicht? Wegen der Europäischen Union. Es verstößt gegen Wettbewerbs. Also die Politik hat nichts da zu suchen und da zu sagen, ob ein freier Unternehmer ein Röntgengerät hinstellt oder nicht. Ja? Also da spielt das schon eine Rolle. Ja? Und das würden sie gerne weiter auch machen. Aber das ist, diese Sozialsysteme immer so besonderen, also selbst in Großbritannien, das nationale Gesundheitssystem hat ja einen hohen Stellenwert da in der Bevölkerung und auch das haben sie ja noch nicht umkrempeln können. Ja, sind gerade dabei und das geht jetzt auch voran, aber das hat lange gebraucht. Ja, selbst unter Thatcher und sowas, das ist ja nicht gelungen. Also die Königin und National Health System schafft auch den Neoliberalismus nicht ab. Aber sie verschaffen es, das auszuhöhlen langsam, auch in Großbritannien. gab es letztes Jahr einen großen Kampf gegen die Privatisierungstendenzen, den die, glaube ich, auch verloren haben, die Kritiker, also die Verteidiger des NHS. Viertel vor zehn. Okay, dann noch nicht mehr. Wen siehst du denn so als potenzielle Subjekte von so einem Widerstand oder von einer Auseinandersetzung um eine Verbesserung von dem System, also sowohl was das Krankenkassensystem angeht, als auch in den Krankenhäusern? Also ich meine, die Sozialversicherungen haben ja im Prinzip so eine Selbstverwaltungsstruktur, wo es irgendwie auch ehrenamtliche Strukturen oder so gibt. Ja. Ich glaube, da gibt es das erste Mal die Aufforderung, die zu wählen. Sozialpark, ja. Man das erste Mal wahrgenommen, dass es sowas überhaupt gibt. Ja. Also sind das irgendwie Sachen, an die man andocken kann? Und bei Krankenhäusern habe ich irgendwie immer so den Eindruck, dass was es so an Patientenvereinigungen gibt, dass die halt sehr stark um Krankheiten herum organisiert sind und dann irgendwie das dann darum geht, für die Bedürfnisse dieser Krankheiten eine Lobbypolitik zu machen, was ja auch wichtig sein kann, aber dass sozusagen so eine Perspektive von, das ist unser Krankenhaus, das wollen wir anständig ausfinanziert haben oder sowas, oder da fordern wir jetzt gemeinsam mit den Beschäftigten zusammen, mit den Berufsgruppen und so, zum Beispiel so eine zähe Personalregelung oder sowas, was einfach nicht so auf dem Ticker ist. Und dass das aber auch von zum Beispiel Gewerkschaftsseite oder sowas, dass da keine Bedingungen gesucht werden. Noch mal eine Anmerkung. Ich finde es ein bisschen schade, dass die von dir eingangs erwähnte Weltrevolution so aus dem Blickfeld geraten. Ja. Weil ich finde, alles das, was du sagst, ist sozusagen in der Logik, hier Diagnose Kapitalismus, in der Logik eigentlich ja genauso eine Sisyphus-Arbeit wie Bestreben nach anderen Verhältnissen, in der halt was anderes im Vordergrund steht, nämlich die Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen, dass die Menschen gesund sind, wenn sie in Krankenhaus gehen und rechtzeitig rauskommen, wenn sie denken, es ist fertig. Ja, ja. Also, ja, macht das da nicht mehr Sinn, weiß nicht, alle Kraft und Engagement da reinzulegen, als, weiß nicht, die Abwehrkämpfe hier zu führen und noch und nöcher Energie da reinzulegen. Okay. Also auch mit den Utopien, die du vorhin gesagt hast, damit das sich vom Nationalsozialismus tatsächlich ja auch Menschen damit mal beschäftigt haben, wie kann man quasi, also was die sozialistische oder wie sieht da eigentlich Gesundheit aus, in einer anderen Welt? Ja, also ich glaube, man kann das nicht, man sollte das nicht gegeneinander ausspielen. Ne? Also den Kampf für die Weltrevolution und dann dieses Klein-Klein irgendwie für bessere Arbeitsverhältnisse auch hier und so. Also das macht wahrscheinlich wenig Sinn. Aber diese Perspektive darf man nicht aus den Augen verlieren, dass es eigentlich ganz anders sein müsste. Ne? Ich habe da auch keine Blaupause dafür, aber ich habe immer den Eindruck, also ich komme ja ursprünglich eigentlich aus so einer Marx-Diskussion und habe was über das Kapital geschrieben und gar nichts mit Gesundheit. Bin dann da irgendwie aus Zufällen und so in dieses Gesundheitsthema gerutscht und merke jetzt zunehmend, wie man da so Verbindungen herstellen kann und wie man Leute also plausibel machen kann, was der Kapitalismus anrichtet. Das kann man gerade am Gesundheitswesen besonders gut. Und da finden sich Leute, also dieser Slogan Gesundheit ist keine Ware, der ist ja einerseits doof, ne? Andererseits sagt er ja immerhin, ist es ja eine Kritik an Warenförmigkeit, die man ja sonst kaum noch hat. Also das, was warenförmig ist, ist ja so normal, ja, dass kaum jemand drüber nachdenkt. Aber an der Stelle stocken die Leute und sagen, ja, aber das nicht, das. Ja, das darf nicht warenförmig sein. Da steckt ja wenigstens noch sowas drin von Kritik an Ware. Obwohl sie völlig verinnerlicht haben, dass ihre wahre Arbeitskraft, also ihre Arbeitskraft Ware ist und gar nicht drüber nachdenken, dass das auch zu kritisieren wäre. Ja. Also ich habe immer den Eindruck, man könnte an diesem Thema das politisieren und sagen, aber also dass das jetzt passiert, dass das System jetzt, also dass das Gesundheitssystem jetzt dem reell subsumiert wird, dem Kapital, das liegt eben daran, dass alles drumherum kapitalistisch ist und das wird man mit mühsamen Kämpfen vielleicht irgendwie ein bisschen aufhalten können. Wenn man das ganz verhindern will, muss man grundsätzlicher vorgehen. Ja? Dann muss man diese Kapitallogik aufhören. Da streite ich übrigens mit meinem Chef drüber. Das sieht er nämlich nicht ganz so. Und meint, wieso, das könnte doch gehen und so. Dass man also wenigstens diesen eigenen Bereich nicht kapitalistisch hat, aber den Rest. Und ich halte immer dagegen und sage, das heißt, ich halte das für naiv. Ja, also da muss ich drüber im Klaren sein, was das für eine Macht ist und was das für eine immanente Logik hat. Da gibt es auch nicht nur diese Bösewichter, die das dann durchsetzen, sondern das ist ja eine Logik, an der wir uns ja auch irgendwie beteiligen. Ja, und also als Beschäftigte und sonst was. Und das wäre eigentlich ein Thema, an dem man das gut deutlich machen kann, dass man sagen kann, das kann doch nicht der Sinn und Zweck von Gesellschaft sein. Ne? Also daran, wie sie mit ihren Schwachen umgeht, daran könnte man ja eine Gesellschaft messen. Und da ist der Kapitalismus nun mal ein System, der über Leichen geht. Ne? Also das, also eine Gesellschaft, die zulässt, dass man Frühgeborene früher aus dem Bauch rausholt, weil das lukrativer ist, die ist doch sowas von pervers. Dass das doch eigentlich jedem einleuchten müsste, dass das nicht geht. Ja? So. Und dass es dann damit nicht getan ist, jetzt die Diagis abzuschaffen und aufzuhalten, dann würde das nächste kommen, sondern also dass die Kunst besteht, also trotzdem diese kleinen Kämpfe auch zu führen und aber das nicht aus dem Auge zu verlieren. Ja? Da habe ich aber auch keine so richtige Königslösung dafür. Also ich merke immer, dass also mich nervt immer dann diese, es kommt oft von eher so älteren Generationen, die dann, ja es müsste doch wieder, der Staat müsste wieder mehr fürs Allgemeinwohl sorgen. Als ob das jemals so gewesen wäre. Ja. Also in den Staat die Hoffnung zu suchen und in diesem Wieder, in diesem Zurück zu irgendwelchen Zeiten, die man dann romantisiert, ja, wo man sich selber in dieser Zeit, die man jetzt romantisiert, dafür engagiert hat, dass es anders wird und so. Ja, das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Also ich würde es nur nicht gegeneinander ausspielen. Das nicht. Aber ich kann mich jetzt auch nicht hierher setzen und sagen, also das Einzige, was jetzt hilft, ist die Weltrevolution, ist die Yachis, brauchen wir es gar nicht aufzuhalten. Ja, ist eh alles Käse und so, lasst uns lieber ein Flasch, doch, vielleicht sollten wir es mal machen. Wie könnte das ganz anders aussehen? Ja. Die Frage nach den Subjekten, ja, die hängt da natürlich nicht dran. Ja. Ich glaube, auch die Patienten sind es nicht. Die Patientenverbände sind qua Status irgendwie auf ihr Patientsein oft fixiert. Und da gibt es wenige, die da über den Tellerrand rausgucken, was ich auch verstehen kann. Und die sind ja oft auch Opfer von Pharmaindustriestrategien. Ja. Also, dass die Hochdruckliga als Patientenverband für irgendwelche Medikamente streitet, die GKV nicht bezahlt, ist Resultat von dem Einfluss der Pharmaindustrie. Oder die Osteoporose-Gesellschaft ist auch gesponsert von der Pharmaindustrie und sowas. Also Patienten sind da wahrscheinlich am wenigsten oder eine sehr schwer Subjekte. Wahrscheinlich müssten es die Beschäftigten selbst sein. Ne? Die Frage nach dem Subjekt des Widerstands. Im Moment, ja, wenn da am ehesten die Beschäftigten, ist mein Eindruck. Als Kranker bin ich es nicht. Ja. Das ist irgendwie schwer als Kranker. Ja, und die Bevölkerung im Allgemeinen. Ja, in so Rekommunalisierungsauseinandersetzungen, ja. Zum Beispiel in Marburg. Da noch eher, ne? Und da klappt es auch am ehesten. Also irgendwelche Kommunen in Bayern, in Rottach, am Inn oder so, ja, die schaffen es zu verhindern, dass ein Krankenhaus privatisiert wird. Ja, ja. Also in solchen Strukturen eher noch, ja. Wenn wir jetzt durch sind, dann würde ich sogar meinen Zug um 9:40 noch kriegen. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Sonst machen wir jetzt an der Stelle Feierabend. Die beiden Redner in mir haben jetzt mein Schlusswort über den Haufen geworfen. Ich wollte irgendwas sagen in Richtung, am Ende ist ja doch eine starke kommunistische Bewegung am besten und so weiter, Kommunismus, es geht ums Ganze. Genau. Das war jetzt die Kurzform. Kritik und Anregungen für die Veranstaltung gerne an uns. Oder wenn jemand sagt, hey, hier macht gerade eine Kampagne zum Thema Gesundheit, da würde uns oder mich noch dies und das ganz gerne interessieren. Habt ihr da vielleicht jemand, da könnte man noch eine Veranstaltung machen oder irgendwas? Schreibt uns eine E-Mail, da freuen wir uns. Wenn ihr noch die Folien wollt mit den Zahlen, auch E-Mail schön an uns. Mhm. Ansonsten schön, dass ihr da wart, dass ihr mitdiskutiert habt. Kommt noch am 13. zur Veranstaltung. Hauptsache gesund, Behinderung als Super-GAU des bürgerlichen Individuums ins DGB-Haus. Ja. Sehr gut. Und kommt noch gut nach Hause.